Alle, die sich hier jetzt eingeschaltet haben und zuhören, herzlich willkommen an diesem 16. April 2024, ein Dienstag. Ja, wir sehen in eine Welt hinein, in der die Dinge immer weniger Sinn zu machen scheinen. Alles gerät durcheinander, da brennt's, dort brennt's, hier brennt's. Irgendwie kommen immer mehr Konflikte dazu, keine werden wirklich beendet und man hat so den Eindruck, man versteht's nicht mehr. Und mir geht es auch so, deswegen muss ich immer ein paar Tage abwarten, bis sich das in meinen Gedanken dann sortiert hat, in meinen Träumen durchträumt hat und ich noch ein paar Informationen vielleicht dazu bekommen habe. Es gibt halt immer diese Aufreger und leider immer noch so viel Angst. Völlig unbegründet, denke ich. Wir sehen nämlich, wie ein riesiges Tier, und ich würde noch nicht mal sagen, es ist wirklich ein Tier, das gewollt ist, sondern es ist eine Chimäre, ein Viech, dass da der Kammerjäger gekommen ist und hat gesagt, okay, auf einen Schlag totschlagen geht nicht. Wir bringen es um mit dem Tod der 1000 Schnittchen oder der 1000 Stiche. Und jetzt hat man hier reingestochen und da fließt Blut und dann hat man da reingestochen und dort fließt Blut. Und so geht das in einem weiter und wir sehen halt jetzt diese Gemengelage, die sich völlig unübersichtlich da ergibt für uns, die wir die Nichtwissenden sind. Und dann hat man natürlich das Gefühl von Angst. Aber eigentlich ist es unbegründet. Nun, wir haben ja schon gesehen, dass der tiefe Staat auf der einen Seite um sich schlägt, aber nicht so richtig weiß, wohin. Denn er merkt zwar diese 1000 Stiche, aber er weiß ja nie, wo kommt jetzt der Nächste und wer ist das und wo schlage ich zurück. Ja, weil, woher kommt das? Man kann ja nur zurückschlagen, wenn man weiß, woher es kommt. Und dann wird einfach geschlagen. Wild um sich geschlagen. Wir haben das gesehen bei dieser Francis Scott Key Bridge in Baltimore, Maryland, United States of America. Da hat der tiefe Staat halt einfach gesagt, okay, wir machen unser Abbauprogramm für die Wirtschaft weiter und quälen die Leute da damit. Und gar nicht gemerkt, dass er sich damit in eine Situation begibt, die von der anderen Seite gewollt war und sogar getriggert war. Ja, die haben dann Rundschreiben verschickt und haben den Leuten im Grunde genommen Angst gemacht. Dann haben die sich was einfallen lassen, haben gesagt, okay, diese Baltimore Bridge, die ist gerade mal das Richtige, da wollten wir schon lange dran. Das hat symbolischen Charakter gehabt mit der Tatsache, dass dieser Key der Autor der Nationalhymne der Vereinigten Staaten ist und damit natürlich eine sehr geschichtsträchtige Sache gemacht hat, The Star-Spangled Banner geschrieben hat. Und dann ist natürlich auch wieder diese Teilung des Landes, ja, Teile und Herrscher in Norden und Süden, die alte Teilung, etwa entsprechend der alten Mason-Dixon-Linie, die damals in dem Krieg unter den Vereinigten Staaten, also im Bürgerkrieg, auch eine Rolle gespielt hat. Naja, und zusätzlich ist ihnen ihr Narrativ schon gleich von Anfang an kaputt gegangen gewesen, dass diese Meer vom Unfall, das ließ sich nicht aufrechterhalten, weil, wie gesagt, der Kapitän nicht auf der Brücke war und das Schiff gekapert fuhr. Aber jetzt ist das FBI da drin, jetzt wird ermittelt. Das, was sie also tunlichst vermeiden wollten, sie wollten das ja von Anfang an als Unfall hinstellen und da ist nichts zu sehen und gar nichts, aber jetzt wird ermittelt. Und das ist genau das, was ja die Patrioten wollen. Eine Behinderung durch Ermittlung und bei der Ermittlung fliegt noch das eine oder andere auf und kommt hoch und ja, das sind die 1000 Schnitte und die 1000 Stiche. Aber ich will eigentlich gar nicht dahin, sondern nur sagen, der tiefe Staat schlägt irgendwo hin, dass es spritzt und die andere Seite triggert ihn. Und jetzt ist die Frage, warum machen die das? Nun, das läuft entlang der Linie mit geringstem Aufwand, die andere Seite zur Selbstzerstörung zu bringen. Und vor allem dazu, dass wild um sich schlagende Leute sich dann verraten. Die decken sich ja auf. Und immer mehr kommt zum Vorschein, wo die alle sitzen. Mit Krokus war das ganz genauso. Ja, man hat gewusst, da kommt was und hat nicht genau gewusst, wie und wo. Aber nachdem das dann gewesen ist, hat man Leute erkennen können. Wir müssen sehen, dass in all diesen Staaten, auch von BRICS, immer noch der tiefe Staat tief eingenistet ist und sich tief verschanzt hat. Und es geht jetzt darum, den auszuräuchern. Und es wird nicht sehr schnell gehen. Ja? Selbst wenn jetzt diese sogenannte Wende kommt, Wenn Trump die Wahl gewinnt und wieder an die Macht kommt und sich dann äußerlich sehr viel ändert, wird dieser Kampf des tiefen Staates innerhalb der einzelnen Länder immer noch weitergehen müssen. Die sind ja noch lange nicht alle ausgeräuchert. Ja gut, für heute gehen wir mal zunächst in die Ukraine und fangen dort mit den Fäden an, die wir dann verknüpfen müssen. Ja, ich habe jetzt neulich mit großem Erstaunen und auch ein bisschen Schmunzeln feststellen müssen, dass die Verluste der Ukraine im Vergleich zu Russland nicht 10 zu 1 sind, also auf ukrainischer Seite 10 mal höher, sondern zwischen 80 und 100 mal höher. Die Russen gehen ganz einfach hin, sie haben A, die Lufthoheit, deswegen können sie da rumfliegen und machen, was sie wollen. Aber sie gehen auch nicht in die Fläche rein, sondern sie nehmen mit der Artillerie bestimmte Befestigungen der Ukrainer in Angriff und decken die richtig zu. Ich habe mal ausgerechnet, da explodiert eine Artilleriegranate jede 1,3 Sekunden, jeden Tag, 24 Stunden. Die verballern 60.000 Schuss Artillerie in der Ukraine jeden Tag. Die Russen. Und die anderen haben nichts mehr. Das heißt, das ist eine derartige Demoralisierung, die da stattfindet, dass diese ukrainischen Soldaten, die kriegen natürlich keinen Fuß mehr auf den Boden. Befestigungsanlagen werden also nonstop unter Feuer gelegt und das über Wochen und Monate. Das hält niemand aus. Also die werden richtig gehend verrückt in diesen Löchern und Bunkern. Und so knacken die eine Festung nach der anderen. Das heißt, die Russen knacken eine Festung nach der anderen. Und wir haben ja gesehen mit Bachmut alias Artyomovsk. Und wir haben mit Avdijewka gesehen. Und jetzt kommen kleinere Befestigungen, die in der Nachbarschaft und zwischen diesen schweren Befestigungsanlagen da liegen, an die Reihe. Ihr müsst wissen, das sind die Befestigungsanlagen, die man gebaut hat in der Zeit, die unter anderem auch Merkel und Steinbeißer oder Steinschmeißer, weiß nicht wie er heißt, also der Grüß August, da rausgehauen haben mit diesen Minsker Verträgen, mit diesen Fake-Verträgen. Da hat man diese tiefen Anlagen gebaut. Und die werden jetzt eine nach der anderen abgefespert. Und die Russen, die gehen nicht mit Männern da rein, sondern die schießen von oben. Nonstop. Und wir bauen höchstens Brückenköpfe und binden damit mächtig Mittel der Gegenseite. Die müssen also ständig neue Leute bringen und können das kaum noch. Dann kommt noch dazu, dass die natürlich keine Waffen mehr haben. Und wenn jetzt die NATO oder andere Quellen irgendwelche Waffen da spendieren, das ist ja nicht so, dass man einfach mit fremden Waffen schießen kann. Wenn ihr mal guckt, was so eine Armee alles machen muss, um Leute in den Stand zu versetzen, in dieser Armee zu dienen, dann kriegen die ein Waffensystem und auf diesem Waffensystem werden die geschult. Und die werden so gebimst und geschult, bis jeder Griff da als automatischer Reflex im Kleinhirn abgelagert ist. Also die müssen nachts raus und ran und müssen im FF und ohne Licht und so weiter von hinten und vorne das Ding bedienen und fahren und warten und instand setzen und irgendwo aus festgefahrenen Situationen wieder rausholen können. Das wird geübt bis zum Brechen und Kotzen. Ja, und wenn ich jetzt plötzlich einen fremden Panzer kriege, ich kann mich da nicht einfach reinsetzen und fahren. Das ist nicht wie eine E-Rutsche, wo einfach nur ein Gas und eine Bremse da ist. Sondern da muss geübt werden und das können die gar nicht mehr. Also die haben fremde Waffen gekriegt, die sind ja darauf geschult. Das heißt, diese Waffen, die erfüllen nicht den Sinn, den sie eigentlich haben sollten. Und den sie natürlich auch haben würden, wenn wirklich geschulte Soldaten drin oder dran oder drauf sitzen. Das heißt, diese Mentalität, einfach nur Geld und Waffen dahin zu schmeißen, ist Quatsch, völliger Käse. Und damit hat die NATO im Grunde genommen diesen Krieg schon verloren gehabt, bevor der anfing. Und das haben ja viele von den Wahrheitsbewegten auch zu Recht damals schon gesagt und Recht behalten. Aber wir müssen ein bisschen tiefer gucken. Ja, jetzt haben wir gesehen, da sind mehrere Gasspeicher bei Lemberg in die Luft geflogen. Das heißt, die Russen haben... Ich glaube, der erste Angriff war schon am 29. März 2024 und die haben jetzt in den letzten zweieinhalb Wochen da immer mehr von diesen Gasspeichern gesprengt und einfach dadurch das machen können, dass sie also absolute Lufthoheit haben. Das heißt, da gibt's keine Raketen- oder Flugabwehrsysteme mehr, die noch funktionieren. Und jetzt gehen sie an die Energieinfrastruktur und das ist natürlich klar, dass sich dadurch die G7-Berge mit den G7-Zwergen da langsam darauf einstellen müssen, das läuft auf die totale Kapitulation hinaus. Und das hat Putin auch schon ganz klar gesagt. Es muss ja keine Verhandlungen geben, es ist Ende Gelände. Naja, und dann habe ich gelesen, dass da 17 Milliarden Kubikmeter in 50 Meter Tiefe in die Luft gesprengt wurden, jetzt gerade vorgestern oder wann. Da ist wieder diese magische 17, ja, und im Grunde genommen ist das der Stempel für die Patrioten. Und worum geht es? Nun, es geht um das Problem der Abschreibung. Wenn sich der Westen auf eine Kapitulation einstellen muss, heißt das nichts anderes, als dass er all die Assets und all die Kollaterale, die er da eingesetzt hat, um die Schulden zu decken, die da gemacht werden mussten, um die ganzen Waffensysteme dahin zu schaffen und all diese ganzen Aufwände zu betreiben, Befestigungen zu bauen, bla, all diese Sachen, die muss er abschreiben. Da gibt's keine Versicherung, die ihm das ersetzt. Ja. Und das ist eigentlich das große Problem. Weil die Firmen, die das alles finanziert haben, das sind Vanguard, State Streets und BlackRock. Und das sind wiederum die großen Investmentfirmen dieser 13 Stammbäume, die da maßgeblich im Hintergrund im Spiel sind. Das sind diese Plutokratenfamilien, das sind die Medicis, die Orsinis, die Colonnas, die Habsburgs, Hohenzollern, Mountbattens, Rothschilds, Rockefellers und was da sonst noch so alles kriecht. Und diese Leute, die machen jetzt Riesenverluste. Das heißt, ihre Firmen kommen in Schräglage, die werden bankrottiert regelrecht. Und es ist ja nicht so, dass man eine Firma völlig auflösen, völlig zerstören und völlig in die Annihilation bringen muss, sondern man kann sie bankrottieren, indem man sie einfach zahlungsunfähig bekommt. Und dann sind die rechtlich kaputt. Und das ist genau das, was man macht. Man macht nicht mit Sprengung und Bum-Bum da irgendwas kaputt. Im Westen kann man das eh nicht. Das ist ja NATO-Territorium. Man würde ja einen Riesenkrieg anzetteln, wenn man das täte. Nein, man hat ihre ganzen Investments in der Ukraine, in Gaza, hurra, und denkt man auch noch an diese Uran-Geschichte, ne? Dieser Vertrag mit Uran, den Obama 2015 da gemacht hat und da Milliarden in Cash, in Bargeld hingeschafft und geflogen hat. Das sind ja viele, wie soll man sagen, Assets, die da verloren gegangen sind. Wir haben es gesehen bei den Kanälen. Da ist die Straße von Hormuz, ja. Kaum ist Saudi-Arabien jetzt auch ein BRICS-Partner, dann ist die Straße von Hormuz zu. Der Suezkanal ist zu. Ja, der Panama-Kanal ist so. Irgendwie werden die Verkehrswege für diese Globalisten immer schwieriger. Und das mit dem Globalistensein wird deswegen so schwierig, weil einfach durch die Verlängerung oder Erschwerung der Fahrwege für ihre Schiffe das teurer wird. Und sie plötzlich nicht mehr diese Preise erzielen, wie sie es hatten. Und damit läuft das Ganze in den Bankrott rein. Und jetzt kommen noch diese Geschichten da in der Ukraine und sonst wo dazu. Und überall werden ihre Assets entweder vernichtet oder zumindest abgeschnitten. Ja? Überlegt euch mal, der Russe wird jetzt irgendwann die Schwarzmeerküste schließen, da einfach noch rübergehen bis nach Transnistrien und dann ist da unten dicht. Und wie wollen sie dann irgendwas da noch rauskriegen? Wie wollen die Erdöl exportieren? Wie wollen die die Schwarzerde exportieren? Also selbst wenn ein Teil der Ukraine in westlicher Hand verbliebe, die haben keine Exportwege mehr, wo sie all diese Kollaterale, die sie sich da angeeignet haben, rausschaffen würden. Die sind dann dicht und zu und weg. Zusätzlich haben sie natürlich in der Ukraine auch den Testboden verloren für ihre globalistischen Feuchtträume, nämlich der totale Kontrolle. Dort wollen sie ihre 15-Minuten-Städte bauen und testen, dort wollen sie ihre digitalen IDs und ihr digitales Geld und all das Zeugs als erstes einführen. Und Klausi Schwabi-Mausi weint jetzt und es hat geheißen, er wäre ins Krankenhaus gekommen. Na gut, ist nicht so, aber krank war der schon immer. Bloß, das ist weder ihm noch seinen eigenen Mann so richtig aufgefallen. Also, vielleicht fällt es ihm ja noch. Ja, und der böse, böse Putin, der sagt, der einzige Weg, den Krieg in der Ukraine zu beenden, ist die Zerstörung der Kiewer Regierung. Reicht hat er. Totale Kapitulation, das ist der einzige Weg. Und er fährt weiter, das ist es, was in die Geschichte eingehen wird. Ein hasserfülltes, ungerechtes Regime von Terroristen, die die Interessen ihrer Bevölkerung verrieten und ihr Volk für westliches Geld opferten. Und das ist Selenskyj und sein innerer Kreis. So langsam würde ich mir als Selenskyj überlegen, ob ich nicht irgendwohin abtaue. Die Frage ist halt, wohin? Ja, die Fahrkarte zum Mond? Ich weiß nicht. Und jetzt werden natürlich irgendwelche Sachen gemacht, internationale Friedenskonferenzen in der Schweiz unter Nichteinbeziehung der Russen. Ich weiß nicht so recht, aber auf jeden Fall der Papst ist dort. Und da frage ich mich, ist der Papst oder ist das Prigozhin oder wären die Russen ja doch am Verhandlungstisch? Ach ja, ist das schön. Gut, ich bin mir nicht sicher, ob das der Prigozhin ist, aber er sieht dem ziemlich ähnlich und der ist ein Schauspieler und hat, ne, schon viele Filme gedreht. Es wäre also nicht das erste Mal, dass er vielleicht so eine Nummer abzieht. Und das wäre natürlich der Kracher vom Lacher, wenn das tatsächlich eines Tages tatsächlich herausstellt, dass in der Person des Papstes ein Russe, ein orthodoxer Russe da am Tisch gesessen hat und die ganze Chose mitgespielt hat. Also auf jeden Fall läuft das ganz eindeutig auf das Ende der NATO hinaus. Das wurde ja schon immer kolportiert. Wenn die Ukraine fällt, fällt die NATO, fällt die EU. Das ist auch das Ende der Hegemonie der USA. Und heißt ganz einfach, nehmt euren Mist und geht heim. Das sagen die Russen. Naja, und was werden die tun? Ja, wir müssen einfach berücksichtigen, verzweifelte Dämonen handeln verzweifelt. Naja, und man muss mal gucken, was dahinter steckt jetzt mit dem Macron und seinen Boots on the ground in the Ukraine. Also diese Idee, dass der da Soldaten hinschicken will, die ist natürlich mehrfach unterstützt. Also die haben schon Soldaten da, da kommen Leichensäcke zurück, die sie erklären müssen. Und außerdem ärgern sie sich natürlich auch tierisch über die Russen, vor allem über diese Sachen, die da in Afrika gemacht haben und ihnen ihre Ex-Kolonien, die sie ja weiter mit dem Schuldengängelband an der Leine gehalten haben, ihnen quasi weggenommen haben. Also der Königspudel will Rache, aber er muss natürlich auch die Leute von seiner Légion étrangère, also der Fremdenlegion, irgendwo unterbringen. Die sind jetzt alle aus Afrika raus. Die muss er also wieder heimholen. Und die sind stinkig auf ihn. Weil die haben jetzt ihr schönes, bequemes Leben da verloren. Und der hat sich im Grunde genommen damit zu Hause im Wesentlichen einen Putsch vorbereitet, ja. Und der hat Schiss vor diesen Leuten. Und die will er natürlich jetzt gerne in der Ukraine verheizen, weil irgendwohin müssen sie ja. Naja, und die Polen, die haben schon 80.000 Mann in der Ukraine. Das haben sie schon lange. Und da kommen jetzt Tote zurück. Und zwar so viele. Und jetzt haben sie deswegen da oben eine Übung gemacht von der NATO. Und da sind ja so viele Unfälle, ne? Also irgendwie müssen die auch ihre Toten erklären, den Familien und Hinterbliebenen irgendwas erzählen. Naja, und Putin, ich weiß nicht, ob er blufft, aber auf jeden Fall sieht es so aus, als ob er eine massive Offensive in der Ukraine vorbereitet, das Wetter würde mitspielen und so weiter. Und der Kerl hat ja 25.000 Panzer, die muss er ja auch irgendwo mal abwäscht werden. Das sind ja noch uralte Panzer aus den 50er Jahren dabei. Nur zum Vergleich, ja, Frankreich hat ganze 220 Panzer. Nicht 25.000. Das sind also mehrere Größenordnungen Unterschied. Insofern ist natürlich das, was Macron da sagt, völliger Blödsinn. Und wenn man dann noch diese Panzer vergleicht, sind natürlich die alten T-50-Serien und die T-72-Serien und was da alles rumfährt, die sind den westlichen Panzern, wenn auch vielleicht technologisch nicht so überlegen, aber die sind dadurch überlegen, dass sie viel leichter sind. Die wiegen 40 Tonnen. Und die anderen 60 und 65 Tonnen. Das heißt, allein schon der Spritverbrauch ist wesentlich kleiner und vor allem die Dinger, die sind schnell. So ein T-50, der kann über einen 5 Meter breiten Graben springen, der braucht keine Brücke. Der springt da einfach drüber, der fährt mit Anlauf und dann bleibt er so lange in der Luft, bis er auf der anderen Seite wieder aufsetzt. Das heißt, die können im Gelände, in diesem rauen Gelände in der Ukraine, können die über jede Rigole und über jeden Bach hupfen, während die anderen, unsere, stecken bleiben. Ja, die gehen mit der Nase in die gegenüberliegende Böschung von dem Ding und dann war's das, aus die Maus. Ja, dann hat er Dreck im Rohr und dann kann er noch einmal schießen. Und wie gesagt, zur Erinnerung, 60.000 Schuss Artillerie pro Tag, die NATO kann selbst kleinere Bruchteile davon nicht produzieren, die kommen nicht nach. Und in diese Gemengelage kommt jetzt Israel. Ja, die wollen da ihre rote Kuh verbrennen und ihren Tempel bauen und haben sich einfallen lassen, sie bringen mal die Hamas dazu, am 7. Oktober diesen Überfall zu inszenieren. Wir haben ja die Inszenierung gesehen, das ist ja an einer Grenze geschehen, die gar nicht die Grenze ist, sondern innerhalb des Gaza-Gebietes selbst. So. Damit ist das eindeutig weg, die Mär von dem plötzlichen und unvorhergesehenen Überfall. Das war so übertrieben, da 8 Stunden dann zu warten. Die bestbewachte Grenze und 8 Stunden nicht zu merken, dass da einer drin ist oder durch ist. Käse, kann man nicht glauben. Ja? Und dann diese Blödheit, den Konsulatteil der iranischen Botschaft in Damaskus zu bombardieren, das ist natürlich ein böser Angriff gewesen auf ein fremdes Land, heimtückisch und unangekündigt und hinterhältig. Und jetzt schaut mal, wie besonnen der Iran da reagiert hatte. Der hat das angekündigt. Ein paar Tage vorher hat das schon in der Financial Times gestanden. Und dann sehr bemessen und sehr kalibriert reagiert. Ich habe gehört, es soll jemand verletzt worden sein, aber es gab keine Toten bislang. Und man sieht, da ist eine Menge an Informationen rausgekommen. Denn die Iraner wissen jetzt ganz genau, wo und wie beschaffen die Israelis ihre Raketen- und Flugabwehrsysteme haben. Ups. Ja, die Iraner selbst haben Uraltwaffen da geschickt. Das war nichts Neues. Die haben also im Grunde genommen nichts aus der Hinterhand verraten. Ich gebe mal ein kleines Beispiel für strategische Verluste. Ich habe einen Krieg mit einem anderen Land und ich habe jetzt eine ganz neue, tolle Waffe, die Stealth ist, also eine Tarnwaffe, die man nicht sehen kann, nicht hören kann. Also zum Beispiel ein neues Flugzeug, das nie auf dem Radar auftaucht. Und ich kann jetzt da reinfliegen und alles zusammen bomben, wie ich will. Ja, und jetzt mache ich das. Habe ich jetzt einen strategischen Vorteil erreicht? Ja, überlegt mal. Nicht unbedingt, denn ich habe jetzt dem Gegner gezeigt, dass ich eine Waffe habe, die er nicht sehen und hören kann. Jetzt wird er sich natürlich anstrengen, rauszufinden, was das ist, wie das geht und wie man das knackt. Das heißt, auf der Spionageebene, wo am wenigsten abzuwehren geht, habe ich jetzt ein Problem. Und irgendwann haben die das. Das ist immer so. Das heißt, ich habe etwas, was ich in der Hinterhand hätte noch weiter behalten sollen, für den richtigen Moment habe ich rausgelassen. Das muss nicht unbedingt ein strategischer Vorteil sein. Das heißt, die Iraner, die haben das Schach richtig gespielt. Die haben mit Uraltwaffen in Masse erstmal getestet, was können die und wo haben die ihre ganzen Systeme und wie sind die beschaffen. Das wissen sie jetzt. Die Israelis haben aus diesem Angriff nichts Neues gelernt. Auf der anderen Seite haben die Iraner den zweiten Schachzug dadurch gewonnen, dass sie gesagt haben, okay, wir haben diese Billigdrohnen, die ja nur 150 Stundenkilometer schnell fliegen, also die kann man uzlang kommen, hören und sehen. Das ist für die Israelis keine Überraschung, aber sie müssen ihren Iron Dome dann bestücken und das, da ist jede Rakete, ich weiß nicht wie viel, $1,000 schwer und teuer und die sind erstmal dann am Husten und Pusten und verballern da ein paar Milliarden Dollar in einer Nacht. Und damit haben wir ja schon einen Vorteil gewonnen. Wir haben sie auf dem wirtschaftlichen Gebiet bekämpft. Es ist immer so, wenn ich mit einer kleinen Drohne für ein paar tausend Dollar eine Rakete provoziere, die $250,000 kostet, tja, dann habe ich ja gewonnen. Auch wenn meine Drohne dabei kaputt geht. Weil die Rakete geht ja auch kaputt. Und man muss das immer auf die Kosten runterrechnen. Die meisten Leute denken, der Krieg besteht aus Bomben und diesem ganzen Fallera, was man dann da so sieht. Ja, das Feuerwerk. Nein! Das ist eine wirtschaftliche Frage. Wie lange kann der Gegner sich die wirtschaftliche Anstrengung leisten, sich zur Wehr zu setzen? Und das sieht man in der Ukraine, das hört auf. Und in Israel geht es auch nicht anders. Das wird überfordert. Aber wir müssen auch mal davon ausgehen, da ist immer noch ein großer, tiefer Staat, auch im Iran und gerade dort. Ja, die sind zwar mit BRICS liiert und jetzt drin, glaube ich, aber das ist noch nicht so, dass jetzt plötzlich über Nacht dieser iranische Staat da sauber von irgendwelchen Drecksviechern geworden wäre. Die haben auch noch ein großes Problem. Und dann ist mir aufgefallen, dieser Krieg stand ja immerhin schon ein paar Tage vorher in der Financial Times. Ja, und warum gerade in der Financial Times? Hat man dann mal so ein bisschen die Finanzströme geguckt und dann hat man festgestellt, aha, bevor das da drin stand, flossen die Finanzströme in den letzten Wochen aus dem Aktienmarkt so ein Stück raus und immer mehr in Edelmetalle. Also die Leute haben gemerkt, da kommt vielleicht was und Und dann wurden also plötzlich irgendwelche Wirtschaftszahlen, möglicherweise sogar manipulierte, veröffentlicht und damit wurde dieser Trend ein bisschen gestoppt, das heißt, dieses Aufsteigen der Edelmetallpreise wurde verlangsamt und abgebremst. Sie sind sogar zum Teil sogar wieder ein bisschen runtergegangen. Jetzt nicht markant und dramatisch, aber immerhin. Und dann kam diese Aussage in der Financial Times mit dem Iran. Und dann plötzlich haben die US-Staatsanleihen überraschenderweise wieder ihren Sinkflug beendet und sind gestiegen. Das heißt, da floss Gold aus den Edelmetallen wieder raus und diesmal nicht zurück in den Aktienmarkt, sondern in die Staatsanleihen der US-Regierung. Weil viele Anleger gedacht haben, ja, jetzt müssen die ja. Oder möglicherweise sind dahinter auch zionistische Kräfte. Man wird natürlich von geheimdienstlicher Seite genau analysieren, wer geht denn jetzt da eigentlich in diese Papiere rein? Und wer stützt damit den Biden und sein ganzes Ding? Oder wie sind die Auffächerungen? Das sind natürlich Dinge, die können wir nicht leisten. Also das Geld fließt jetzt plötzlich in diese Staatsanleihen und aus den Edelmetallen raus. Gold wurde wieder billiger. Und was machen die BRICS-Banken? Sie kaufen das. Das heißt, der Absturz ist nicht so gewesen, wie er hätte sein können, wenn die nicht gesagt hätten, okay, das Gold geht wieder runter, ist die richtige Zeit, um jetzt Neues zu beschaffen. Und ihr seht, wie verwoben das Ganze ist. Es geht vordergründig immer um den materiellen Schaden. Und zweitens auch vordergründig um das Austesten der Abwehrbereitschaft. So, der Iran warnt nun die USA, keine Einmischung, sonst greifen wir US-Basen im Nahen Osten an. Ja, wozu sind denn die da? Die sind zum Schutz von ISIS da. Ja, ISIS ist eine CIA-Ausgründung und muss beschützt werden. Man hat ja gesehen, wenn die Russen zusammen mit Trump damals, als sie da gegen die ISIS vorgingen, da war das also ganz schnell beendet, die ganze Geschichte. Ja. Und jetzt kommt ja die ISIS wieder ein Stück hoch und man will diese Terrorinfrastruktur wieder haben. The War on Terror, das war ja gedacht von dem industriell-militärischen Komplex, das über Jahrzehnte, die haben ja damals am Anfang von die nächsten 100 Jahre gesprochen, ja. Wollten die ja sich die goldene Nase damit verdienen, dass sie überall Terrorgruppen bilden und die uns dann für Steuermittel bekämpfen lassen. So, und jetzt sind diese Terroristen in der Ukraine am Scheitern. Und jetzt sind diese Terroristen in Gaza am Scheitern. Und jetzt wird der Iran droht jetzt damit, die Militärbasen in Syrien und sonst wo anzugreifen, die ISIS bewachen und beschützen. Das heißt, diese Terrorstruktur, die der militärisch-industrielle Komplex da aufgebaut hat, die ist am Untergehen. Was glaubt ihr, warum die Zionisten und die Biden-Regierung unbedingt will, dass Israel im Gaza-Streifen aufhört zu bomben? Ja, die wollen, dass die Hamas nicht ganz kaputt geht, weil die brauchen die noch für irgendeine Schweinerei. Und natürlich brauchen sie die ISIS noch. Und wenn jetzt der Iran droht, hört auf, sonst, ja, aber sonst du Finger da und sag, wir machen euch eure Terroristen kaputt, dann ist Holland in Not. Und wenn das Ganze noch zwei Tage vorher in der Financial Times steht, dann geht das über sogenannte Backchannels, also über irgendwelche Hintergrundkanäle. Und man kann mal davon ausgehen, das sind Tiefstaat-Hintergrundkanäle. Und das sind Tiefstaat-Verabredungen. Und die in Iran sind ja auch nicht blöd. Die wollen natürlich auch identifizieren, wer von ihren Leuten da an welcher Ecke mitmischt. Und deswegen wird das so tit for tat und schrittchenweise gemacht. Immer mal so ein bisschen auf den Busch geklopft und geguckt, wo kommen die ganzen Mücken raus. Naja, und Biden hat prompt dann Israel zwar bei seiner Verteidigung unterstützt, da Schiffe hin und was, auch vielleicht mit Raketen geholfen und Abwehr, mit Luftabwehr. Aber er hat weitere Hilfe verweigert und jetzt müssen die auch in Gaza aufhören. Erstmal und dann Waffenstillstand machen und ein paar Wochen warten und dann kriegen sie vielleicht auch ihre Geiseln wieder zurück. Man wird sehen. Aber zunächst muss verstanden werden, dass ja bislang eigentlich Israel der Herr der Lage war und die USA nur der Scherge. Und jetzt sagt der Scherge aber, nee, wir machen nimmer, weil wir können uns das nimmer leisten. Wir sind eher am Ende. Diese Rolle wird nun zusehends schwerer für die USA, den Schergen zu spielen, den bösen Bullen zu spielen. Und jetzt müssen sie ihre Führungsmacht Israel ein Stück bezähmen. Aber wie? Und wir sehen auch die Schwierigkeit hier in diesem Besatzungsregime Deutschland, BRD. Die sind jetzt wegen ihrer unbequemen Staatsräson in Richtung Israel wegen Beihilfe zum Völkermord auf der Anklagebank gelandet. Auch nicht gerade eine bequeme Sitzordnung. Naja, wie gesagt, jetzt haben die in Gaza wenigstens einen kurzen Waffenstillstand. Daran sehe ich, dass das Tiefstaat gelenkt ist, aber von den Patrioten mal wieder moderiert wird. Genau wie bei der Brücke in Baltimore. Und immer, und das ist meine Meinung jetzt, strahlt im Hintergrund die rote Kuh, die am 22. April da verbrannt werden soll, einen Tag vor Pesach. Und das ist der höchste und heiligste Feiertag da in diesem Religionssystem, diesem jüdischen, das eigentlich ja nicht funktioniert ohne Tempel. Und darum geht es. Wie kriegen wir unseren Tempel wieder? Immerhin soll ja von dort Satan regieren. Man muss immer im Auge behalten, was ist deren oberstes Ziel? Ja, das ist das, der Tempel auf dem Tempelberg. Und deshalb die rote Kuh und so weiter. Worauf wir uns jetzt einstellen müssen, sind weitere Energieengpässe. Denken wir mal an diese Geschichte da bei Lemberg und die Gasspeicher, die da explodiert sind. Das sind ja Gasspeicher, über die die EU versorgt wird, unter anderem. Und wir haben ja noch in Erinnerung, dass die Ukraine da immer so ein bisschen Gas abgezweigt hat, schon früher, nicht? Wenn die Russen sich beschwert haben, dass sie das nicht bezahlen, sondern einfach nur stehlen. Ja, das sind genau diese Gasspeicher da. Und jetzt kommt natürlich, und deswegen müssen die sieben Zwerge jetzt zwar ihre Füße stillhalten, jetzt kommen diese 39 Kilometer Straße von Hormuz dazu. Da laufen 21 Millionen Fass Öl pro Tag durch. Das sind 24% des Weltölbedarfs pro Tag. Und wenn das zugemacht wird, und das kann der Iran natürlich ganz einfach machen, ja, ups, dann haben wir noch ein Problem mehr. Ja, und deswegen werden auch plötzlich diese rot-grünen Großmäuler da zurückgepfiffen, die gesagt haben, böser Angriff von Iran auf dieses arme, arme Israel. Ja. Nee, Reuters verbreitet jetzt Sachlichkeit, um zu deeskalieren. Ja. Und dieser angebliche Angriff von Iran, das ist nichts. Ne. Der eigentliche Angriff war Israel, die eine Botschaft bombardiert haben. Und der Iran punktet jetzt als besonnen, berechenbar und beherrscht. Und Israel ist mit seinem Angriff auf Irans Botschaft mehr oder weniger zum Pariah State, also zum Terrorstaat, degeneriert. Und wir müssen mal gucken, wie das jetzt weiter sich nach unten entwickelt da. Ja. Übrigens, da wurde ja gesagt, Israel zuletzt und jetzt kommt als nächstes Iran. Ja, wie ist das mit dem zuletzt? Ja, ihr müsst gucken, die Beendigung ist der eigentliche Termin. Israel wird als letztes beendet und abgefespert. Und das ist ja noch nicht der Fall. Da ist Iran jetzt ins Spiel gekommen, ja, deswegen Iran next. Und das Beenden von Israel und seinem Status und seiner Rolle da in der Welt, das ist noch nicht da. Das kommt ganz am Schluss. Jetzt wollen wir erstmal in die Ukraine dann gucken, was da rauskommt. Ja, für die USA ist das alles ein Albtraum. Ja, besonders mal vor folgendem Hintergrund, guckt es euch an. Die Frau Yellen, ja, das ist diese Finanzquietsche da aus der USA, die war neulich in China und hat da irgendwelche Besprechungen gehabt. Was sie da zu besprechen hatte, weiß ich nicht so genau. Wahrscheinlich sind das Battletouren, denn denen geht das Geld aus. Und während die dort war, kommt Lavrov nach China und unterzeichnet, unter ihrer Nase quasi, ein neues Abkommen über Sicherheit und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Großmächten China und Russland. Und das unter Yellens Nase. Also das ist die erste, man muss das mal überlegen, was das eigentlich bedeutet. Ja, das ist die erste wirkliche Allianz gegen die NATO. Und da treffen sich zwei Schwergewichte. Der eine, ja, der hat, ich weiß nicht, 1,3 oder 1,5 Milliarden Bevölkerung. Und der andere, der hat die beste Armee der Welt und die besten Waffen der Welt. Und die haben jetzt in Sicherheitsfragen, aber auch in Wirtschaftsfragen, ein Abkommen gemacht, während die USA ihre Finanzministerin dahin schickt, um irgendwelche Vorteile für sich rauszuholen. Also eine bessere Ohrfeige konnten die Chinesen den Amerikanern gar nicht geben. Ja, wie unwichtig. Die kommt zu Besuch und da kommt einfach der zweite Mann aus Moskau angeflogen und macht da mal schnell dies und das und schreibt da was und fährt wieder heim. Und Yellen muss unverrichteter Dinge im Grunde genommen wieder nach Hause gehen. Ja, das ist chinesische Diplomatie. Ohrfeigen verteilen, ohne zu schlagen. Und Yellen hat auch den richtigen Namen dafür. Ne? Das heißt ja spitz schreien, kreischen, quietschen, was weiß ich. Also die hat sicherlich insgeheim geschrien dabei. Und auch das, was ich vorhin angedeutet habe auf dem Gold- und Silbermarkt, ja, die Preise steigen wie nie zuvor. Das heißt, die Zeit westlicher Dominanz über diese Märkte ist gebrochen. Die Preise werden heute nicht mehr bestimmt in the City of London oder in irgendwelchen Finanzmetropolen der USA. Also da ist ja San Francisco die eigentliche Finanzmetropole und gar nicht einmal die in New York. Das ist nur das Aushängeschild. Aber das nur am Rande. Naja, und diese Schlange an zwei Krücken, ja, erinnern wir uns, was da in der Bibel drin steht, in Eden. Also Gott hat der Schlange erstmal gesagt, du wirst vierfach amputiert, Arm und Beine weg, musst auf den Bauch kriechen. Und dann gibt's diesen Krieg zwischen den Nachkommenschaften, der Frau und der Schlange. Naja, und den sieht man jetzt. Ja, diese Eliten, die Nachkommen der Schlange, die laufen an Krücken. Der Dollar ist ja nichts anderes als eine Schlange an zwei Krücken. Denn wenn ihr euch mal das Zeichen für den Dollar anguckt, was hat das mit dem Dollar zu tun? In dem Wort Dollar kommt kein einziges S vor und schon gar nicht zwei Krücken. Naja, und als Korollar dazu ist natürlich die Auflösung des Euros auch schon am Horizont zu sehen. Und wer in den letzten Wochen und Monaten mal ein bisschen aufgepasst hat und viele Kilometer gefahren ist auf der Autobahn, da fahren immer so weiße, neutrale Busse, ja, die haben keine Fenster. Und also schon vorne natürlich, der Fahrer muss ja rausgucken. Aber ich meine, da wo der Laderaum ist, sind keine Fenster drin. Und es werden in diesen neutralen Gefährten, werden Gelder verteilt an Banken, die für das neue und ausstehende BRICS-System konform geworden sind, dadurch, dass sie bestimmte Verträge unterschrieben haben und bestimmte Dinge sich verpflichtet haben zu machen. Man kann das bei der heutigen Verflechtung dieser Welt und bei der Abhängigkeit des Einzelnen von dem System, kann man gar nicht hingehen und kann einfach nur alles kaputt schlagen. Da würden dann viel zu viele Leute dabei kaputt gehen und umkommen an Hunger, an anderen Todesursachen. Stellt euch mal vor, das Geldsystem funktioniert nicht mehr. Ja, und all die Rentner, die ja gar nicht mehr arbeiten können, und selbst wenn sie Arbeit bekommen würden, was sollten sie denn tun? Die sind ja meistens schwach und nicht mehr gesund genug, um überhaupt große Dinge zu tun. Die wären ja völlig vom Leben abgeschnitten. Und in anderer Hinsicht auch, ja, Energie, überall. Also wenn man aus diesem Kontrollnetz der Kabale, der globalistischen Kabale da raus wollte, das wäre kaum machbar. Überlegt euch mal, was da alles dranhängt. Und deswegen werden ja jetzt schon die Banken und das ganze Bankensystem umgestellt, bis man dann irgendwann das, was man jetzt quasi unter dem Radar alles installiert hat, bis man das dann wirklich live schaltet und sagt, hurra, und jetzt ist es das. Und die Abschaltung des alten Systems, dieses alten Kontrollnetzes, das ist der Tod durch 1000 Nadelstiche oder 1000 kleine Schnitte. Dieses Netz, da wird eine Masche nach der anderen einfach durchgeschnitten. Und da werden die Löcher immer größer. Und deswegen macht euch da auch keine Sorgen, wenn es da jetzt heißt Fahrverbot und bla. Das sind alles großkotzige Ankündigungen. Die sollen Leute wach und in Harnisch kriegen. Aber schaut euch mal an mit den Impfungen. Ja, der Impfzwang, da sind in vielen Ländern sind Gesetze gemacht worden, ab jetzt gilt Impfpflicht. Ja, kam die? Ja, die war beschlossen. Aber die kam nicht, die wurde nicht durchgesetzt. Und so weiter und so fort. Also man hat die Leute immer bis ganz an den Abgrund geführt und runtergucken lassen, aber dann nicht geschubst. Und das zeigt mir, dass da irgendeine Macht ist, die uns überleben lassen möchte. Und das ist meines Erachtens Gott. Denn der hat kein Interesse, sein Projekt Schöpfung und sein Projekt mit den ihm ebenbildlich geschaffenen Menschen zu zerstören oder sich zerstören zu lassen, sich aus der Hand nehmen zu lassen von irgendwelchen Blödleuten, die noch nicht mal menschlicher Provenienz sind. Ja, denn wie gesagt, wenn diese Hybridwesen, das sind keine von ihm geschaffenen und damit auch keine von ihm autorisierten und gewollten Lebewesen, sondern die haben sich hier reingeschmuggelt und die müssen auch weg. Denk mal an die PCR-Tests. Ja. Wie leicht ist es jetzt, mit einer Datenbank voll PCR-Tests rauszukaspern, wer ist denn eigentlich noch ein Mensch und wer ist keiner? Also, auch da sah das so aus, als ob das alles gegen uns läuft, aber in Wirklichkeit gar nicht einmal notwendigerweise. Jetzt an der Texas-Grenze, da passiert auch ein bisschen was, das zum Schluss noch. 2500 schwere 40 Tonner Lastwagen sind da unterwegs, aus vielen der US-Staaten. Die bringen Material und freiwillige Kämpfer zur Sicherung der US-Südgrenze nach Texas. Das heißt, da ist noch ein Showdown zwischen den Staaten und der Zentralregierung zu erwarten. Ja? Die Globalisten haben natürlich über all die Jahre immer mehr zentralisiert. Das ist ihr Fetisch. Zentral. Tempel in Jerusalem, von dort die Welt beherrschen. Zentral. Aber in Wirklichkeit ist das System, was uns Menschen dient, föderal, also subsidiär, verteilt. Ja, die größte Macht ist unten bei den Bürgermeistern und die werden von ihrer Mitbevölkerung im Ort gewählt. Das heißt, die kleinen Einheiten, die haben die meiste Macht. Und nur das wird nach oben delegiert, was die kleinen Einheiten nicht können. Aber das heißt nicht, dass die oben den unten sagen können, wie es läuft, sondern die unten sagen den oben, wie es läuft. Und so steht das Ganze richtig rum. Ja, die Pyramide muss ja die Macht von unten kriegen und nicht von oben. Und auch hier sehen wir, wie das einfach, ja, ich habe ja schon oft geredet darüber, das Tischlein wird gedreht. Auch hier wird das Tischlein gedreht. Es wird weggedreht von der Zentralmacht und hin wieder zu den einzelnen Staaten und zu den einzelnen Grafschaften und so weiter und so fort. Und das wird auch bei uns dann so sein, wenn das System der BRD beendet sein wird. Okay, so viel für heute. Ich hoffe, ihr recherchiert schön und fleißig und hört nicht nur zu und glaubt mir einfach alles, sondern guckt's nach, macht euch ein eigenes Bild, damit ihr sicher sein könnt, dass das, was ihr anderen dann erzählt, auch das Richtige ist. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao.